Herr Generalgouverneur, die Übertragung ist Frank. Es sind jetzt etwas mehr wie 20 Jahre her, dass wir im Jahre 1923 in München gemeinsam marschiert sind. Wir, die wir voll Stolz uns zu den Ersten rechnen können, die damals bereits geglaubt haben und damals bereits aus dem Glauben zur Tat mitgeschritten sind. Ich freue mich deswegen kurz nach diesem 20-jährigen Jahrestag ganz besonders, dass ich heute nach 4 Jahren nun im Generalgouvernement mit meinen nächsten Mitarbeitern abermals bei Ihnen zu Besuch und bei Ihnen zu Gast sein darf. Der Anlass, der äußere Anlass, ist die Verabschiedung eines meiner und auch Ihrer ältesten Mitarbeiter und die Einführung einiger neuer Mitarbeiter. Der äußere Anlass ist uns beiden ein hochwillkommener gewesen, dass wir beide zu unseren gemeinsamen Mitarbeitern der Verwaltung sowie der SS und Polizei in diesem Raum einmal gemeinsam sprechen konnten, Sie gesprochen haben und ich gerade jetzt die Gelegenheit habe zu sprechen. Ich darf bei der Verabschiedung und darf den Worten der Verabschiedung, die Sie, liebe Parteilose Frank, unserem Kameraden Grüger und unserem Kameraden Losacker, so menschlich, herzlich und menschlich gerecht gewidmet haben, einige Worte hinzufügen. Mein lieber Parteilose Grüger, wir kennen uns ja ebenfalls schon ungeheuer lang. Viele Jahre des Kampfes, der Kameradschaft und der Freundschaft verbinden uns beide. Vor 4 Jahren, oder vor etwas mehr als 4 Jahren, als das Generalgouvernement geschaffen wurde und als der Führer dieses Generalgouvernements in die Hände des Parteigenossen Frank, ebenfalls als eines seiner ältesten Mitkämpfer und Mitarbeiter in den allerschwersten Situationen der Kampfzeit legte, habe ich damals Sie, dich, lieber Brüder, ausersehen gehabt, höhere SS und Polizeiführer dieses Raumes zu werden. 4 Jahre hast du nun diese Aufgabe erfüllt. Voll Pflichtbewusstsein und mit einer unermüdlichen Treue, Fleiß, Zähigkeit und hast alle die Schwierigkeiten, die sich hier in diesem Raum für jeden aufräumen und aufbauen mussten, zu meistern, gesucht und gemeistert, soweit es die Mittel überhaupt zuließen. Ich darf hier auch etwas einmal ganz klar aussprechen. An den Stellen, wo eine Schwierigkeit nicht zu meistern war, war es der Mangel an Kräften, weil eben die Kräfte, die dem Reichsführer SS an Polizei und SS zur Verfügung standen, an anderen, noch schwierigeren Stellen, nämlich an der Front, noch wichtiger gebraucht wurden, weil die für diesen Raum dann zu wenig waren. Mir hat es oft leid getan, dass ich nicht mehr helfen konnte, jedoch über das, was man hat, kann man nichts hinausgeben. Trotz dieser unzulänglichen Mittel ist es die ganzen 4 Jahre im Großen Ganzen geglückt, der Schwierigkeiten Herr zu werden, und insbesondere ist es geglückt, in diesem Sommer, als die Kolpak-Bande, wie wir sie heißen, es war praktisch eine Kolpak-Brigade, eine rote Brigade mit allen Waffen über die Grenzen brach, die in einem sturen, zähen und tapferen Kampf zu zerschlagen und in ihrem Gros zu vernichten. Neue Aufgaben sind nun an dich gestellt. Der Führer hat gerade vor einigen Monaten der SS die Aufstellung neuer Divisionen wieder befohlen. Für diese Divisionen brauche ich Kommandeure, und zwar alte Soldaten. Und für eine dieser Divisionen bist du vorgesehen und du wirst als alter Soldat die Aufgabe ebenso meistern und mit einem vollen Herzen und freudigen Herzen meistern, wie du die bisherige gemeistert hast. Dem Parteigenossen Losacker will ich auch von mir aus als Reichsminister des Innern in diesem Fall und als Reichsführer SS einige Worte widmen. Er ist in jungen Jahren an eine unsagbar schwere Aufgabe herangestellt worden. Er hat sie ausgezeichnet gelöst und ich habe ihn voll und ganz verstanden, dass er in seinem Alter den Wunsch geäußert hat und den Wunsch ausgedrückt hat, Soldat zu werden und auch diese Schule des Lebens, diese Schule als Soldat, als kommender Offizier und als Kämpfer an der Front in der Bewährung seines Mannestums mitmachen zu können. Die Stelle, die er in einer Person und die Stellen, die er in einer Person verwaltet und ausgefüllt hat, werden nun in Anbetracht des 5. Kriegsjahres und der unerhörten Wichtigkeit dieses Raumes General Gouvernement von zwei bewährten Beamten und bewährten Mitarbeitern im Reichsinnenministerium oder in der deutschen Verwaltung ausgefüllt. Ich habe dem Herrn Generalgouverneur, Sie, Regierungspräsident Kraushaar und Sie, Unterstaatssekretär von Burgsdorf, vorgeschlagen und der Herr Generalgouverneur hat diese meine Vorschläge akzeptiert. Sie beide blicken auf eine lange Erfahrung zurück. Sie sind Verwaltungsbeamte, wie wir sie heute und in der Zukunft brauchen. Kenner des Rechts, Könner in ihrem Fach und dabei lebendig, wirklichkeitsnah und natürlich. Ich weiß, dass Sie beide, Sie, Herr von Kraushaar, als Leiter der Abteilung Verwaltung und Sie, Herr von Burgsdorf, der Sie eine lange Zeit Mitarbeiter unseres unvergesslichen Kameraden und Freundes Heydrich in dem schwierigen fremdvölkischen Raum des Protektorates gewesen sind, ausgezeichnet ausfüllen werden. Bei Ihnen, lieber Herr von Burgsdorf, darf ich angesichts aller Ihrer neuen Kameraden eines hervorheben. Ich weiß, Sie werden hier Ihren Mann genauso stehen, wie Sie in Ihrer freiwilligen Meldung als alter Soldat sich nicht haben halten lassen und sich von Heydrich haben die Genehmigung geben lassen, von Ihrer Stelle dispensiert zu werden, um ins Feld zu gehen und dann als Major und Abteilungskommandeur sich das Ritterkreuz in schwersten Kämpfen zu erwerben. Ich darf nun als Reichsführer SS und als Reichsminister des Innern Ihnen einige Gedanken zum Ausdruck bringen, die ich mir und einige Richtlinien ausdrücken, die ich als Reichsminister des Innern mir selbst und für die Verwaltung aufgestellt habe. Als wir Nationalsozialisten vor 10 Jahren an die Macht kamen, fanden wir im ganzen Staat, in Verwaltung und Polizei, diesen beiden Gebieten, will ich ein paar Worte widmen, feste, um nicht zu sagen, festgefahrene Verhältnisse vor. Wir waren mit der Dynamik, die in der Bewegung und in den führenden Köpfen der Bewegung wohnte, vor ungeheuer schwierige Aufgaben gestellt. Sie wissen selbst, einerseits die große Erwerbslosigkeit, auf der anderen Seite ein Staat, der gute Beamte hatte, die aber keineswegs die ihnen zu einem großen Teil bis dorthin fremden Gedanken des Nationalsozialismus verstanden hatte. Zum Weiteren ein Reich, das nach des Führers und unserer heiligsten Erkenntnis in der größten Gefahr schwebte, abgerüstet, früher oder später das Objekt, der Spielball, gar nicht einmal ein ernst genommener Kampfpartner, sondern lediglich der Spielball unserer hochgerüsteten Nachbarn zu werden. Es war die schwierige Aufgabe auch für uns, denn wir mussten alle lernen, mit unserem Elan an die festgefahrenen und bisher für die vergangene Zeit sicherlich sehr wohl passenden Verhältnisse heranzugehen. Es musste eine glückliche Verbindung geschaffen werden zwischen revolutionärem Schwung und fachlichen Können. Der Weg ging lange Jahre auf zwei verschiedenen Gleisen. Das eine Gleise war das Gleise der Verwaltung. Das andere Gleise war die mir gestellte Aufgabe der Polizei. Ich bin manchmal nicht verstanden worden, als ich die Polizei so etwas abseits entwickelte. Viele Männer in der Verwaltung hatten den Eindruck, um Gottes Willen, Polizei, die Exekutive, wie es hieß, und die Verwaltung, die wachsen total auseinander. Ich habe die Polizei im Großen im Jahre 1936 übernommen, nachdem ich im Jahre 1934 bereits die Geheime Staatspolizei übertragen bekommen hatte. Ich konnte nun in den ganzen Jahren, das darf ich jetzt nach Ablauf dieser Jahre ruhig einmal sagen, konnte in den ganzen Jahren vor dem Krieg und den ersten Kriegsjahren ja der Öffentlichkeit nicht sagen, welche Aufträge ich hatte. Ich konnte ja nun nicht sagen, dass ich vor dem Einmarsch in der Ostmark den Auftrag hatte, 20.000 Mann mobile Polizei auf die Beine zu bringen. Es lief, das kann man heute ruhig erzählen, der Einmarsch in die Ostmark, der lief selbst für meine nächsten Mitarbeiter unter der Aufgabe einer großen Polizeiparade in Berlin. Ich konnte nun nicht dem einzelnen Reichsstatthalter, Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landrat, Oberbürgermeister, selbst Polizeipräsidenten konnte ich nicht sagen, warum ich nun sehr stark die Polizei in eine Truppenform goss. Hinterher, jetzt, nach Abschluss des vierten Kriegsjahres, dieses neuen großen Weltkrieges und dem Einsatz der Polizei in diesen besetzten, eroberten und dem Reiche eingegliederten Räumen und in den Kampfgebieten an der Front, dem Einsatz in Form von Bataillonen, Regimentern, Stoßtrupps, Jagdkommandos, weiß heute jeder, dass diese von mir in die Wege geleitete und durchgeführte Entwicklung notwendig war. Mit dem Polizeibeamten alten Stiles, der den Nachdruck auf das Wort Beamter legte, hätten wir die Aufgaben nicht lösen können. Es ergab sich von vornherein das schwer, aber wie ich glaube, doch zu lösen, aber doch, wie ich glaube, heute doch gelöste Problem, dass der Mann der SS und Polizei in Ordnungs- und Sicherheitspolizei eines Teils Angehöriger einer Parteiformation ist, zum anderen Beamter ist und zum dritten Soldat ist. Er hat ja auch auf allen drei Gebieten, auf allen drei Sphären seine Aufgaben. Es ist ganz klar, dass es für viele von unseren Männern sehr schwer war, diese neue Form zu finden und in diese neue Form sich hineinzufinden. Bei neuen Dingen wird man die richtige Form in vielen Fällen erst finden, wenn die Fehler gemacht sind. Und indem man sehr philosophisch, aber sehr nüchtern jeweils einen Fehler der da oder dort auftaucht, eine Reibung, die da oder dort kommt, eben unterbindet, genau wie man einen Trieb einer Hecke, die man zuschneidet, eben abschneidet und abwickelt. Um dann allen anderen mitzuteilen, halt, dieser Weg darf nicht gegangen werden. Und weiter, indem man im Lauf von Jahren, wir haben jetzt ja Jahre hinter uns, diese Komponenten, die aus der SS, aus der Beamtenschaft, aus den Polizeisoldaten gegeben waren, allmählich zusammenschmilzen, wobei es dann bei den Jüngeren, die neu eintreten, schon viel leichter ist, weil sie in die neue Aufgabe von vornherein hineinwachsen und nicht mit alten Aufgaben, alten Vorstellungen und alten Komplexen belastet sind. Trotzdem waren vielfach die Befürchtungen, sie waren selbstverständlich, und es war auch in diesem Raum manches schwierige Problem zu überwinden. Auch auf diesem Gebiet in der bald schon uralten Frage Exekutive und Verwaltung. Ich bin nun seit kurzer Zeit als Reichsführer SS vom Führer zum Reichsminister des Innern ernannt worden. Ich sehe nun meine Aufgabe darin, Verwaltung und Polizei auch von dem Standpunkt der Verwaltung aus, wie es vorher vom Standpunkt der Polizei aus tat, in das Verhältnis zueinander zu bringen, dass daraus die größte Schlagkraft, die größte Ausnutzung jeder Kraft in diesen beiden und in diesem gemeinsamen Körper für den Staat, für das Reich in seinem entscheidenden Kampf und für die Zukunft herauswächst. Ich bin hier in den Dingen sehr undogmatisch. Ich glaube, dass man weder sagen kann und werde es auch nie zulassen, dass man weder sagen kann, die Polizei und die SS und Polizei allein sind lebensfähig oder sind allein lebensberechtigt. Das ist ein Unsinn. Denn es ist nicht die Aufgabe der SS und Polizei, die Aufgaben der Verwaltung zu übernehmen. Noch kann man aber sagen, die Verwaltung allein ist für sich berechtigt und hätte, so wie es früher war, die Aufgabe, praktisch die Exekutive aufzubauen. Aufbau und Führung der Exekutive ist nicht die Aufgabe des Verwaltungsbeamten. Durchführung von Verwaltungsaufgaben ist im Ganzen nicht die Aufgabe der Polizei. Die Verwaltung eines Reiches und eines Staates bedarf der Exekutive, und die Exekutive, die Polizei, hat sich hier reibungslos und selbstlos in den Dienst dieser Aufgaben zu stellen. Die Polizei ist, wenn ich vom Dorfe anfange, überall der erste sichtbare Träger der Reichs- und Staatsautorität. Eine Reichs- und Staatsautorität für sich allein, nur in der Polizei, die gibt es wiederum nicht. Die Aufgabenstellung für die Durchführung der Verwaltungsaufgaben erfolgt durch die Verwaltung. Die Durchführung erfolgt durch die Polizei. Denn nur ein klares soldatisches Kommando, das von anderen Wurzeln ausgeht, wie die beamtenmäßige Anordnung, garantiert hier den Erfolg. Ich glaube aber, dass heute ein Großteil dieser Kinderkrankheiten, die wir in dieser Neuschöpfung und Neugestaltung in einer Zeit der Aufrüstung, des Einmarschs in die Ostmark, des Einmarschs ins Sudetenland und des Weltkrieges, also in Jahren aller schwerster Belastung durchmachten, dass diese Kinderkrankheiten überwunden sind und dass das Leben von unten anfangen bis heroben uns zurechtgeschliffen hat und die Dinge eingeschliffen hat. Ich darf nun noch ganz kurz zu einigen Grundsätzen, die ich mir für das Reich als maßgeblich gedacht habe, kommen. Ich sehe als meine Hauptaufgabe, ganz klar in der Verwaltung und im Innern, die Autorität der Reichsgewalt festzulegen und, wo es notwendig ist, wiederherzustellen. Ich sehe ebenso klar aber als Fundament für diese Aufgabe eine nicht zu überbietende Reichsfreudigkeit in den Provinzen und Gauen ins Leben zu rufen und zum Blühen zu bringen. Deswegen lege ich den ausschlaggebenden Wert auf die deutsche Selbstverwaltung. Was ich hier spreche, diesen Teil ist ganz klar, diese Äußerungen, die ich jetzt hier tue, sie sind für das Reich gedacht und passen für diesen ihren Raum zur Zeit noch nicht. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Ich sage Ihnen schon, ich lege einen ausschlaggebenden Wert auf geradezu das Fundament dieser neuen Gestaltung, sehe ich in der deutschen Selbstverwaltung. In der Selbstverwaltung der Kreise, der Kommunen, in der Selbstverwaltung der Gaue. Je mehr Aufgaben wir hier hinaus verlagern können, umso gewaltiger wird die Kraft, die Gemeinschaftsarbeit, der Selbstschöpfungswille des deutschen Menschen hier hervorbringt. Wenn wir versuchen würden, in Berlin im Ministerium jede einzelne Kleinigkeit bestimmen zu wollen, und zwar in der Zentrale ohne Zweifel durch einen nicht kleinen Beamten oder mittleren Beamten, also einen Beamten, einen Regierungsrat, einen Oberregierungsrat, dessen Qualität ich in gar keiner Weise herabsetze, die ich absolut anerkenne. Dinge bestimmen zu wollen, die draußen in der Provinz viel besser bestimmen würden, wenn wir das weiter versuchen würden, dürften wir uns nicht wundern, wenn draußen in den Reichsgauen ganz verständlich die Tendenz groß wird, um Gottes Willen, wir wollen mit Berlin und mit seinem Ministerium gar nichts zu tun haben. Das ist ja eine derartig unwürdige Stellung draußen für einen Reichsstatthalter, das ist eine unwürdige Stellung für einen Regierungspräsidenten. Wir machen uns so viel und so gut es geht selbstständig und umgehen die Zentrale. Ich sehe die Aufgabe Zentrale darin, möglichst viel an Anregungen zu geben, möglichst viele von den ortsgebundenen, gaugebundenen Entscheidungen nach draußen zu verlagern, Aufgaben zu stellen und die Möglichkeit zu schaffen, überall dort, wo ein schöpferischer, zur Führung befähigter Kopf da ist, dem die Gelegenheit zum Arbeiten zu geben. Und hier dann sehr stark den Wettbewerb einmal einzusetzen. Dem einen Gau zu sagen, warum geht es hier? Warum hat der, sagen wir, bessere Straßen? Warum hat der schlechtere Straßen? Warum ist in diesem Gau mehr Tuberkulose, in dem ist weniger Tuberkulose? Warum ist die Kindersterblichkeit in dieser Stadt größer, in jener geringer? Tausend einzelne Fragen, tausend einzelne Möglichkeiten, wo große und kleine Persönlichkeiten sich bewähren und sich entwickeln können und schöpferisch, was den Menschen ja allein befriedigt, tätig sein können. In diesem Zusammenhang bin ich auch willens, eine ganze Anzahl kleinerer Städte in unseren alten Reichsgebieten, die bisher unmittelbare Städte waren und im Zug einer am Anfang sicherlich notwendigen, sehr starken Zentralisierung mittelbare Städte wurden, wieder unmittelbar zu machen. In diesen kleinen, unmittelbaren Städten haben wir die Gelegenheit, jungen Anfängern die Möglichkeit zur schöpferischen Tat und zum Werken, zum Arbeiten, zum Schaffen, zum Führen zu geben und die Lernmöglichkeit zu geben. Es muss, und ich habe die feste Überzeugung, es wird wieder so werden, dass die Verwaltung wieder einen guten Nachwuchs bekommt. Der Nachwuchs bei uns ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Ebenso sehr an Zahl wie in vielen Fällen an Qualität. Warum? Weil der Einzelne in vielen Punkten die Überzeugung hatte, hier nicht richtig sich auswirken zu können und deswegen lieber in die Wirtschaft ging. Dabei bestreite ich, dass hier allein oder überhaupt ausschlaggebend die Geldfrage eine Rolle spielt. Sicherlich gibt es in Deutschland eine ganze Anzahl Materialisten, aber so viele sind das nicht. Es geht einer nicht in die Wirtschaft, weil er dort das dreifache Gehalt bekommt. Ich kenne sehr viel schöpferische Idealisten, die gerne in eine schlechter bezahlte Stelle gehen, wo sie führen und sich auswirken können, als wie in eine besser bezahlte, wo sie das nicht können. Sicherlich, der Staat wird nie, im Augenblick nicht, muss man anders ausdrücken, der Staat wird die Gehälter nicht zahlen können und wird sie auch nie zahlen sollen, die zurzeit die Wirtschaft ihren Arbeitern und Mitarbeitern zahlen kann. Ich glaube aber, dass ausschlaggebend es sein muss, dass der Stand der Beamten und dass die Aufgabe der Verwaltung wieder eine von allen Kreisen als höchst wichtige, ausschlaggebende und ehrenvolle angesehen wird. Das und wird in der Zukunft nicht von heute auf morgen, das können Sie nicht erwarten. Aber im Ablauf von Monaten und ein paar Jahren wieder so werden, dass die Beamtenschaft und dass gerade der Verwaltungsbeamte von einem ausgesprochenen stolzen Chorgeist erfüllt ist, der auch fähig ist, wie der junge, von Ehre erfüllte und von Tätigkeitsdrang erfüllte Menschen anzuziehen und als Nachwuchs zu bekommen. Andersteils aber, ebenso sehr wie ich bereit bin und willens bin, außer zentrale Aufgaben in die Gaue hinaus zu verlagern, ebenso sehr bin ich unnachgiebig willens, die Aufgaben, die die Reichszentrale selbst haben muss, in der Reichszentrale zu behalten und auch hier keinen Zentimeter abzugeben und zurückzuweichen. Personalbesetzungen werden vom Reich gemacht. Denn sonst würde sich eines Tages der Zustand herausstellen, dass wir so wie wir früher Länderbeamte hatten, Gaubeamte bekommen. Es würde sich der Zustand herausstellen, dass man dann in einem Gau lieber einen schlechteren nimmt, weil er aus dem Gau ist, als statt einen besseren zu nehmen, den das Reich anbieten kann. Oder es würde der Zustand, den ein Staat sich nicht leisten kann, besonders das Großdeutsche, das Germanische Reich, das so viele neue Aufgaben in diesem Europa übernehmen muss und wird, dass in irgendeinem Gau zwei oder drei Köpfe sitzen, die dort nicht an der höheren Stelle verwendet werden können, weil die Stelle nicht da ist, weil es sie nur einmal gibt, die aber nicht an eine solche Stelle im Reich kommen können, weil praktisch der Gau, genauso wie früher das Land, auf den Menschen diese Menschen hortet und sie nicht aus dem Gau herauslässt oder ein anderer Gau sie nicht nimmt. Das wäre der Endeffekt und der Enderfolg, wenn hier nicht die Personalpolitik klar von der Reichszentrale, vom Reichsinnenminister als Reichsbeamtenminister gesteuert wird und durchgeführt wird. Ich bin sehr glücklich über etwas. Die Grenzlinien zwischen Partei und Staat arbeiten sich immer klarer in der Aufgabenstellung heraus. So ist heute ganz klar ausgesprochen, dass die Aufgaben des Kreisleiters und des Landrates weit verschiedene sind. Und abgesehen von einigen Ausnahmen, die derzeit noch in den Ostgauen des Reiches, Martigau, Danzig-Westpreußen und so weiter vorhanden sind, von zwei verschiedenen Persönlichkeiten wahrgenommen werden müssen. Die Aufgabe des Landrats, die Aufgabe der Verwaltung, die Aufgabe des Kreisrates, die Aufgabe der Menschenführung. Ich glaube, dass das hier für den Staat sowohl wie für die Partei, für die Bewegung sowohl wie für die Verwaltung ein ganz maßgeblicher Schritt voran ist. Wir würden nämlich sonst in beiden Fällen zu Unklarheiten und damit zu einem Verpuffen unserer Arbeitskraft kommen. Das sind so einzelne Gedanken, die ich mir für das Reich als Reichsminister des Inneren gemacht habe. In der Zentrale, im Reichsinnenministerium, haben wir einige Dinge vereinfacht und straffer, schärfer zusammengefasst. Es wurde die Abteilung, das Amt Kommunalverwaltung wurde neu besetzt. Ich habe hierfür einen verdienten Landeshauptmann, der also aus der Praxis der Selbstverwaltung kommt, genommen. Die beiden Personalabteilungen, die im Reichsinnenministerium bestanden, habe ich in eine zusammengelegt. Erstens schon aus Ersparnis und zweitens aus Menschenersparnis und zweitens, um auch hier eine straffere und geradere Führung zu ermöglichen. Die Hauptabteilung 6, die nicht mehr notwendig war, die wurde von uns aufgelöst. Es ist selbstverständlich, dass wir während des Krieges in vielen Dingen nur Notbesetzungen uns leisten können. Da ja gerade auch bei den Beamten der Großteil der jungen, fähigen Beamten draußen vor dem Feinde steht und im Felde seine Pflicht tut. Ich darf nun hier zu dem hiesigen Raum kommen. Wenn die Schwierigkeiten in Deutschland, im Alten Reich, in Großdeutschland, an vielen Stellen schon besonders große waren, hervorgerufen durch die Aufrüstung, durch die wirtschaftliche Aufrüstung im Vierjahresplan, durch das ungeheure Tempo, was wir hier vorlegen mussten, durch die Einmärsche und Neueingliederungen großer Landesteile und durch den Krieg, so waren sie in besonderem Maß schwierig hier im Generalgouvernement. Die Situation ist Ihnen, meine Herren, allen am besten bekannt. 16 Millionen Fremdvölkischer und rund 200.000 Deutsche. Wenn wir Polizei und Soldaten dazu nehmen, vielleicht 300.000 Deutsche. Diese 16 Millionen, die früher noch vermehrt wurden durch eine Unzahl von Juden, die ja jetzt ausgewandert sind und nach dem Osten verbracht wurden. Diese 16 Millionen setzten sich zusammen im Gros aus Polen, zu einem kleineren Teil mit 4,5 Millionen aus Ukraine. In Polen haben wir einen der schwierigsten slawischen Stämme, die wir kennen. Das war der ostslawischen Stämme. Im Gegensatz zu den Südslawen des Balkans, die wie die Kroaten, wenn ich die vor allem nehmen will, Kroaten, Bosniaken, Albaner, erheblich leichter zu assimilieren und erheblich leichter als alte Reichsvölker einzugliedern sind oder anzugliedern sind in den europäischen Raum herein. Der Pole, das unglückselige Volk, das seit 7 Jahrhunderten vor unserer Türe gelagert ist, geopolitisch in einer der unzähligsten Stellungen, die eben auf unseren Lebensadern liegt und eine geopolitische Lage, die uns zu Handlungen seit Jahrhunderten zwingt und die uns in jedem Fall, in dem wir nicht gehandelt haben, das Leben fast abschnürte oder ein paar Mal wirklich das Leben fast beendete. Dieses Volk ist ein Prototyp eines slawischen Volkes. Fähig, so viel zu organisieren, dass es jeweils gegen eine staatliche Ordnung, gegen seinen Herrn, gegen seine Herrschaft Verschwörungen machen konnte, Sabotage machen konnte, Konspiration machen konnte, Meuterei organisieren konnte, auf die Dauer aber in seiner jahrhundertlangen Geschichte niemals fähig war, einen wirklich als Staat anzusprechenden Organisation, ein Staat ansprechendes Organisationsgebilde hinzustellen. Fähig, staatliche Ordnung zu zerstören, aber unfähig auf die Dauer eine staatliche Ordnung aufzubauen. Dieses Volk hat nun der Generalgouverneur als der Treuhänder des Führers und als der Ausdruck der Reichsgewalt zu verwalten, in Ordnung zu halten und jetzt im Krieg aus ihm unerhörte Leistungen in Rüstung und Ernährung herauszuholen. Nicht nur in Rüstung und Ernährung, sondern vor allem auch an Arbeitskraft. Ich habe es am Eingang bei meinen Abschiedsworten an Obergruppenführer Brügge erwähnt. Dazu, das können wir in diesem geschlossenen Rahmen ruhig sagen, haben wir Polizeikräfte, die nicht so stark sind, wie es die Aufgabe fordern würde. Im Rahmen dieser Neubesetzungen nun, die der Abschied alter Mitarbeiter und deren Betreuung mit neuen Aufgaben mit sich gebracht hat, sind Sie nun Parteihause SS-Obergruppenführer Koppe vom Generalgouverneur und von mir gemeinsam als Staatssekretär für das Sicherheitswesen und als höherer SS- und Polizeiführer eingesetzt. Sie haben eine reiche, reichhaltige und vielgestaltige Laufbahn hinter sich. Sie sind alter Parteigenosse, alter Führer in der allgemeinen SS, herumgekommen, entsprechend unseren Gewohnheiten in der SS, in vielen Teilen des Reiches, in der Kampfzeit und in den ersten Jahren nach der Machtergreifung. Sie waren dann 2 Jahre SD-Führer im Oberabschnitt Ellhöf und haben hier, angeleitet durch unseren unvergesslichen Kameraden Heidrich, sich eine reiche politische und sicherheitspolizeiliche Erfahrung erworben und waren dann vom Jahre 1939 an, zum selben Zeitpunkt wie Grüger hier im Generalgouvernement, höherer SS und Polizeiführer wurde, höherer SS und Polizeiführer im Warteland, im Wartegau. Im Wartegau, in einem Gebiet, dessen Verhältnisse, politischen und völkischen Verhältnisse, denen des Generalgouvernements am ähnlichsten sind. Sie sind leichter, insbesondere nach der reichen Einwanderung, die wir in den Wartegau hereinleiten konnten. Sie sind aber denen des Generalgouvernements am ähnlichsten. Die Bevölkerungszahl ist eine erheblich geringere, mit 4,5 Millionen, und es waren ursprünglich unter den 4,5 Millionen 300.000 bis 400.000 Deutsche. Sie haben dort in diesem Gebiet sich abermals eine große Erfahrung sammeln können. In der Art, wie man dieses Fremdvolk behandelt und in der Kampfesweise, wie dieser ewig hinterhältige, sich immer wieder duckende und immer wieder aufstehende Gegner niederzuhalten ist. Ich habe die Überzeugung und habe das feste Zutrauen, dass Sie die Ihnen von übertragene Aufgabe, die Sie aus den Händen des Generalgouverneurs und aus meinen Händen übergeben vom Obergruppenführer Grüger, dessen Nachfolger Sie sind, übernommen haben, dass Sie die meistern werden. Ich weiß das, dass Sie uns alle nicht enttäuschen werden. An Sie nun, meine Männer der SS und Polizei, und an Sie, die Verwaltungsbeamten dieses Gebietes, möchte ich ein paar ganz menschliche Worte richten. Ich sagte vorher schon, in diesem Gebiet haben sich viele Schwierigkeiten, die wir in der Neuorganisation, in der neuen Aufgabenstellung im Reich schon erlebten, in einem ganz besonders scharfen Maß hier gezeigt. Schwierigkeiten, die oft in den Fragen der Organisationsform und noch viel öfter in der Unzulänglichkeit der Mittel begründet waren und begründet sind. Wenn Schwierigkeiten unter Deutschen auftauchen, dann nehmen wir sie, wir Deutschen alle, sehr oft furchtbar grundsätzlich, furchtbar dogmatisch. Und dann gibt es da und dort Funken. Wir Nazis sind an und für sich Menschen, die einen ausgesprochenen Dickkopf haben. Wenn wir nämlich nicht hätten, wären wir nie Nazis geworden, hätten den Kampf nie angefangen, denn sonst hätte ihn ja gar niemand anzufangen gewagt im Jahre 19, 20, 23, dann vor allem im Jahr 25. Und wenn wir nicht einen solchen Dickkopf hätten und hier in dieser Geradheit und in dieser Zähigkeit vom Führer unterrichtet und erzogen worden wären, hätten wir auch den Krieg gegen diese Übermacht von Feinden nicht 4,5 Jahre siegreich durchgeführt. Diese Zähigkeit und diese Härte, die zeigt sich natürlich aber auch bei uns, wenn wir da oder dort einmal eine Schwierigkeit sehen und Meinungsverschiedenheiten haben. Das hat sich auf allen Ebenen in diesem Raum und im Reich bei der Diskussion, möchte ich fast sagen, über die oder jene Organisationsform auch bei uns in Deutschland, auch unter uns gezeigt. Ich sagte vorher nun, die Dinge haben sich gegenseitig abgeschliffen. Die Gewohnheit und das tägliche Leben haben uns die Formen gezeigt, wie wir in gemeinsamer Arbeit den besten und größten Nutzeffekt für Deutschland und für das Reich herausholen. Wir haben nun das 5. Kriegsjahr. Der Krieg zeigt sich in seiner vollen Schwere, in seinen blutigsten Entscheidungskämpfen, Entscheidungsmonaten, vielleicht auch Entscheidungsjahren noch. Wir können uns, wenn wir pflichtgemäß gegenüber dem Führer und dem Reich handeln, nicht die geringste Reibung innerhalb unserer Organisationen und innerhalb von uns Deutschen mehr leisten. Wenn wir sie uns leisten würden, würden wir uns vergehen gegen Deutschland. Ich weiß, dass Sie, meine Herren, gerade in diesem Raum, an jeder Stelle und in jeder Ebene, sei es in der Ebene des Kreishauptmanns, sei es und des entsprechenden Polizeiführers, sei es in der Ebene des Distriktchefs und des SS- und Polizeiführers, oder sei es in der Ebene der Regierung, des Generalgouvernements und des höheren SS- und Polizeiführers, reibungslos miteinander, möchte hier einmal ein von mir selten gebrauchtes Wort aussprechen, brüderlich für Deutschland und für das Reich zusammenarbeiten werden. Der Ausdruck der Reichsgewalt und der Reichsautorität ist der Generalgouverneur und seine Regierung. Eines muss für uns alle klar sein. Wenn wir über zwei Dinge verschiedener Meinung sind, dann sprechen wir die untereinander aus. Niemals aber darf ein außerhalb unserer Reihen oder gar ein außerhalb der deutschen Reihen stehender, gar ein Fremdvölkischer, auch nur eine Ahnung davon bekommen, dass wir nicht einer Meinung wären. Ich habe die Überzeugung, dass das in der Zukunft so harmonisch hier ablaufen wird, das Arbeiten von uns allen in diesem Nebenland des Großdeutschen Reiches, in dieser Beherrschung von 16 Millionen Fremden durch eine hauchdünne Schicht von Deutschen, so harmonisch, wie es sich der Führer selbst nur wünschen kann. Und nun ganz am Schluss ein Wort über den Krieg. Der Krieg, ein Krieg wird immer ein Auf und Ab sein. Es sind Zeiten da, in denen die eine Seite eindeutig stärker ist. Es sind Zeiten da, in denen auch diese eindeutig stärkere Seite Krisen durchmacht. Krisen gibt es in jedem Krieg. Es kommt nur darauf an, dass man niemals nachgibt, dass niemals der Glaube verloren wird, sondern es kommt darauf an, und das erwarte ich nun von jedem von Ihnen, SS-Führer, Offizier, Beamter, Angestellter, der Diener des Reiches ist, dass er Träger des Glaubens ist und wirklich im tiefsten Innern die Überzeugung hat, wir können gar nicht diesen Krieg verlieren, sondern wir können ihn nach geschichtlichen Gesetzen nur gewinnen, weil wir am Wert die Stärkeren und Besseren sind. Weil wir, das wollen wir nicht vergessen, keine Sekunde vergessen, in der Geschichte einmalig seit Jahrtausenden, als Germanen den Führer haben, der uns geeint hat im Innern, der uns geeint hat als Großdeutsche, der uns einen wird und in der Einigung begriffen ist als Germanen, unser Führer Adolf Hitler, der all den anderen, die mögen Churchill oder Roosevelt oder auch Stalin, der ohne Zweifel eine Persönlichkeit ist, heißen, turmhoch überlegen ist. Es ist in diesem Krieg lediglich eine Frage der Nerven, des starken, tapferen Herzens, dass wir niemals in keiner Sekunde schwach werden, nie den Glauben verlieren, bei jedem Schlag, den wir empfangen, immer wieder stehen und zurückschlagen. Und eines Tages wird einer von denen, die gegen uns kämpfen, wach werden. Sie werden sich veruneinigen und plötzlich wird einer zusammenbrechen. Und der Lohn dieses unseres Ausharrens in diesem blutigen Rassenkampf zwischen Germanentum und diesen Völkern des Ostens ist dann das Reich in einer unvorstellbaren Größe und Herrlichkeit. Ein Reich von 120 Millionen Germanen, das Europa führt, ordnet, beherrscht, die Arbeit lenkt und das, wir wollen in die ferne Zukunft denken. Weit über die Grenzen dieses Raumes hinaus, das Vorfeld ordnet bis hinüber zum Ural, das einmal dann, dieses Vorfeld, das einmal dann an seinem äußersten Ende die Grenzlinie der deutschen Macht und Interessensphäre hat. Wo auf dieser äußersten Machtgrenzlinie dann für die Kriege, die unsere Enkel und Urenkel einmal ausfechten müssen, die Luftwarnstationen stehen können, um dann diese Auseinandersetzungen mit noch größeren Menschenmassen von Hunderten von Millionen bestehen zu können. Und wenn Ihnen hier Ihre Aufgabe manchmal sauer wird und wenn Sie glauben, manchmal verzagen zu wollen, wenn irgendein Idiot oder irgendein schwach gewordenes Nervenbündel davon spricht, oh, die Russen sind jetzt hier oder dort, dann denken Sie daran, dass das alles nur Tagesfragen sind. Dass wir die Russen da oder dort, ob ein paar hundert Kilometer weiter im Osten oder weiter zurück, eines Tages abschlachten und vernichten. Eines Tages hört auch diese Masse, die Mensch auf. Und dann denken Sie daran, dass die Aufgabe, die im Frieden kommt, für die Sie dieses Land heute schon zu ordnen beginnen, die viel größere und wichtigere ist, dass die uns vielleicht eines Tages viel mehr Arbeit und Kopfzerbrechen macht, wie ein reines, tapferes, stures Durchstehen. Da zerbrechen sich einmal schon den Kopf, wie dann einmal dieser Raum geordnet wird und wie dann einmal am Ende unseres Erdendaseins und unseres Wirkens auf dieser Welt der Raum, in dem wir einzogen, in ein Gebiet, in dem wir nur Feinde und Gegner hatten, die das dann einstmals blühender deutscher Bauern- und Siedlungsboden, eine blühende Pflanzstätte für germanisches Volk und für germanische Kinder sein wird. Darüber denken Sie in solchen Momenten nach, in die Zukunft, die unser sicher ist, wenn wir heute anständig sind, unsere Pflicht tun, einig sind und würdig der Tatsache, dass wir unter Adolf Hitler leben, kämpfen und mitarbeiten dürfen. Durch meine Worte des Dankes die tiefen, nachhaltigen Eindrücke, die Ihre Worte in uns hinterlassen haben, nur abschwächen. Ich glaube, am besten meinen Dank dadurch abtragen zu können, dass ich Sie auffordere, des Mannes zu gedenken, dem wir hier unser Sein und unsere Arbeit verdanken. Wir wollen das, was unser Herz in diesem Augenblick bewegt, unsere Zuversicht auf den Sieg, unseren Glauben und unsere Liebe ausdrücken in dem Ruf: Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Der Dienstappell ist geschlossen.